Marschall Kim Jong-un schenkte den Schüler Palästin und Schüler Kulturhäusern des ganzen Landes Musikinstrumente. Die Musikinstrumente wurden den außerschulischen Erziehungsanstalten für Schüler überall in der Republik, wie dem Schülerpalast Höryong im Norden, dem Schülerpalast Gaesong an der militärischen Demarkationslinie, dem Schülerclubhaus Wonsan am Ostmeer und dem Schülerclubhaus vom Kreis Sonchon am Westmeer übergeben.